Bayern 2 Hörspiel. Sie hören nun Abdrift von Regine Elbers. Die Autorin, die als Tontechnikerin beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, schrieb und komponierte das Hörspiel und führte auch Regie. Elbers erzählt eine dystopische Geschichte. Nach einem Kernwaffenunfall sind Deutschland und weite Teile Europas unbewohnbar geworden. Die Infrastruktur ist zerstört, Verkehr und Telekommunikation funktionieren nur noch rudimentär. Viele Grenzen werden dicht gemacht, da international Verunsicherung herrscht. Carla flieht mit ihrem Kleinkind Richtung Afrika, um sich vor radioaktiver Strahlung in Sicherheit zu bringen. Ihr Mann Florian, ein Rundfunkredakteur, ist zum Zeitpunkt der Katastrophe im Funkhaus und versucht über ein Notprogramm die Bevölkerung zu informieren. Als Carla mit ihrem kleinen Sohn das Mittelmeer überqueren will, spitzt sich die Situation dramatisch zu. Gesprächspartner ist total. Das macht mich noch verrückt. Wo seid ihr? Geht's euch gut? Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Carla, ich setze hier alle Hebel in Bewegung. Bitte melde dich. Du musst mich anrufen. Ich bin im Funk erreichbar. Ich komme hier nicht weg. Alles steht still. Wo seid ihr? Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Bitte rufen Sie später wieder an. Ich bin verrückt, Frau Sorge. Geh doch ran, bitte. Carla, ich bin im Funk. Egal welche Durchfall, es kommt alles hier bei mir an. Es ist einfach furchtbar. Ich hoffe, ihr beiden seid okay. Bitte, melde dich so schnell du kannst. Carla, hallo? Florian, ich bin's, ja. Ich versuche die ganze Zeit zu... Carla, ich hab dich kurz gehört, Carla. Versuch's nochmal. Ruf an, ich bin im Funk. Ich leg jetzt auf. Bis gleich. Ja? Florian? Ja, ich bin dran. Wo bist du? Seid ihr okay? Ja, wir sind jetzt in Sicherheit. Was ist bei dir? Bist du noch im Funk? Ja, wir sind zu dritt und arbeiten Tag und Nacht durch, um die Leute zu informieren. Gut. Wo? Du darfst nicht rausgehen, Florian. Hörst du, ungeschützt darfst du nicht rausgehen. Ja, ist klar. Hast du Max bei dir? Ja, Maxchen ist bei mir, in Sicherheit. Mach dir keine Sorgen. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören. Ich kann dir gar nicht sagen, wie erleichtert ich... Bist du noch dran, Carla? Scheiße! Bist du dran? Ja, ich höre dich. Gut. Sogar ziemlich gut. Ich bin mit Max im Zug nach Palermo. Was? Da unten? Mhm. Was hast du vor? Max in Sicherheit bringen, das ist das Wichtigste. Kannst du auch dahin kommen? Ja. Okay, ich muss nur noch... Florian, du musst raus aus der Strahlenzone. Und wir brauchen dich. Max und ich. Ja, okay. Ich werde dann den nächsten Flug nach Kapstadt nehmen. Zu Michi? Ja. Ich konnte ihn allerdings noch nicht erreichen. Ich hoffe, er war zu Hause, als es passiert ist. Hoffentlich. Das ist einfach furchtbar. Flo, ich denke, wir... Carla, mein Schatz. Wir sind jetzt da, nach 22 Stunden ungefähr. Heftig. War Max wenigstens ruhig auf der Fahrt? Ja. Aber wir kommen hier nicht weiter, der Flugverkehr ist unter Alarm gelegt. Mhm. Da scheint überall völliges Chaos zu sein. Die haben gesagt, dass momentan nur Militär- und Versorgungsflüge in der Luft sind. Politik und Militär sind ultra nervös. Aber es muss wohl ein Unfall gewesen sein. Aha. Also hier sind ziemlich viele Leute gestrandet, Deutsche und Österreicher vor allem. Die wissen hier gar nicht, wo sie hin können. Bist du am Bahnhof? Erst Flughafen, jetzt wieder beim Bahnhof. Oh Mann, es gibt hier keine Zimmer mehr. Super, ey. Mitten in der Nacht mit dem Kleinkind. Es wird doch wohl jemand was für euch haben. Ja, die Hotels sind alle schon total überbelegt. Ansonsten ist auch alles dicht. Wahrscheinlich fürchten sich alle vor Fallout. Habt ihr viel abbekommen? Wie seid ihr überhaupt von zu Hause weg? Wir waren... 2 volle Tage im Keller mit Maria zusammen. Dann haben wir Lautsprecherdurchsagen vom Katastrophenschutz gehört, mit Anweisungen zur Evakuierung und 2 Stunden später haben sie uns dann abgeholt. Okay. Flo, sieht alles so gespenstisch aus. Überall sind Scheiben kaputt, eine leere Straßenbahn mitten auf der Kreuzung. Der Supermarkt ist übrigens auch geplündert. Mann. Und die Bundeswehr patrouilliert mit dicken Panzerwagen und ganz vereinzelt sind so Menschen unterwegs in Schutzanzügen. Sieht aus wie Aliens. Mein Gott. Ist Mutter okay? Flo, ich weiß es nicht. Maria ist zu Hause geblieben. Was? Ich habe auf sie eingeredet. Ich habe alles versucht. Aber sie hat sich beharrlich geweigert, wegzugehen. Dann ist sie jetzt noch im Keller? Zusammen mit Benny. Flo, es tut mir wirklich so leid. Was jetzt? Muttern oder der Hund? Florian, hör auf. Deine Mutter wollte, dass wir ohne sie gehen. Und sie wollte vor allem, dass Max in Sicherheit ist. Und sie hat gesagt, sie schafft auf keinen Fall eine weitere Reise. Und sie will zu Hause auf keinen Fall verlassen. Hat sie ihr Handy bei sich? Ja. Aber es gibt da keinen Strom mehr. Und der Akku ist auch leer. Weißt du, ob sonst jemand von den Nachbarn zu Hause ist? Nein, es ist schwer zu sagen. Das sah alles sehr verlassen aus. Wie im Krieg. Was man sonst noch was... Carla? Carla, bist du noch dran? Oh, fuck! Fuck! Fuck! Bitte. Ja? Bist du's, Schatz? Ja, ich bin dran. Ach du, entschuldige, die Sonne scheint so grell, ich kann absolut gar nichts auf dem Display erkennen. Hast du eine Unterkunft? Ja, in Trapani. Ich bin noch weitergefahren, weil in Palermo absolut gar nichts ging. Gut gemacht. Ja, wir sind in einer kleinen, gammeligen Ferienwohnung, aber du, ich bin einfach froh, dass es überhaupt geklappt hat. Mhm. Ich habe versucht, Michi zu erreichen, aber es klappt Aha. nicht. Wahrscheinlich Netzüberlastung. Hm. Ohne Richtfunk und Satellitentelefon wären wir aufgeschmissen. Du, ich habe ihn auch nicht erreicht. Oh Mann, ich hoffe nur, dass er gerade nicht in Deutschland war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nee, aber dann hätte er doch im Vorfeld Bescheid gesagt. Ja, denke ich auch. Mhm. Morgen werde ich Tickets für das Schiff nach Tunis besorgen. Könntest du nicht mit einem Hilfsflieger herkommen, als Journalist vielleicht? Moment, was? Du willst nach Tunis? Ja, mit dem Linienschiff. Und von Tunis dann mit dem Flieger nach Kapstadt. Carla, jetzt warte doch mal ab. Die Lage muss sich erstmal beruhigen. Nein, Flo. Du bist doch jetzt so gut untergekommen. Carla? Nochmal. Morgen. Na, wie geht's dir? Wenn ich deine Stimme höre, geht's mir gut. Aber ansonsten bin ich total erledigt. Ich schlafe kaum. Die Nachrichten, die hier reinkommen, sind einfach so furchtbar. Du Armer. Kannst du arbeiten? Sind Kollegen da? Ja, wir sind zu viert im Atombunker, der eigentlich keiner mehr ist. Das Studium Keller? Ja, genau. Mhm. Der Unfall muss um 2 Uhr früh passiert sein. Ich war gerade am Kaffeeautomaten. Plötzlich war da ein gigantisch helles Licht. Fenster sind durchgeknallt. Alles hat vibriert und dann war es dunkel. Ich habe versucht, schnell in unser Studio zurückzukommen. In den Gängen waren überall Scherben und Notlicht. Kilian ist noch da und Maike. Ausgerechnet die. Und Sabine, die Technikerin. Die Rechner und Mischpulte dort liefen, weil der Notstrom angesprungen war. Aber auch da, Fensterscheiben gecrashed. Kein Telefon, kein Netzzugang, kein Kontakt nach draußen. Im Treppenhaus kam uns dann der Pförtner entgegen. Draußen gingen Sirenen los. Wir dann runter in den Bunker. Sabine hat technisch alles aufgerüstet, damit wir Notsendung fahren können. Per Satellitentelefon sind wir mit dem Landratsamt verbunden. Die koordinieren alles. Wir bekommen die neuesten Infos und arbeiten. Bist du noch dran? Ja, ich höre dir zu. So ganz allmählich wird die Lage klarer. Wir bekommen Infos vom Regierungssprecher, ABC-Zug und Bundeswehr. Die ersten 2 Tage war es noch extrem schwierig, weil ein elektromagnetischer Puls viele Netzteile zerschossen hat. Verstehe. Zum Glück waren Teile im Lager, aber auf die Server können wir immer noch nicht zugreifen. Ich muss immer an Mutter denken. Ich hoffe, dass ihr jemand hilft. Du, vielleicht kann sie dich sogar hören. Das kleine Radio ist im Keller. Wenn die Batterien noch reichen. Und unsere Wohnung ist nicht bewohnbar? Nein. Fast alle Fenster sind bruch, also kommt auch extrem viel Strahlung rein. Und Leiter vom Gartenhaus hat es auch reingedrückt. Mein Gott. Das muss ja wie ein Albtraum sein. Ich war wach. Wollte was zu trinken holen. Dann ein kurzer, wahnsinnig heller Blitz. Und dann der Knall. Ja, alles hat gebebt. Die Bilder sind von der Wand runtergeflogen und... Ich bin natürlich sofort zu Max gerannt. Er hat geschrien, wie verrückt. Ich habe das alles immer noch nicht richtig begriffen. Irgendwie funktioniere ich, aber mein Gehirn kommt nicht hinterher. Carla, ich brauche hier noch etwas Zeit. Hörst du mich noch? Ja. Weißt du, ich muss herausfinden, was mit Mutter ist. Ich muss irgendwie nach Hause und nachsehen. Es muss einen Weg geben. Ich kann doch hier nicht einfach so abhauen. Carla? Okay, hab's verstanden. Hört sich aber nicht so an. Mann, du hast auch noch uns. Und du bringst dich nur in Gefahr. Ich werde ja bald zu euch kommen. Momentan seid ihr doch in Sicherheit. Schon gut. Ich muss da jetzt erstmal drüber nachdenken. Oh Mann! Morgen. Hast du schlafen können? Geht so. Und du? Sehr wenig. Wir schichten im 4-Stunden-Rhythmus, versuchen dazwischen irgendwie runterzukommen. Hm. Ich habe das Kantinenlager geplündert und im Hörspielstudio eine uralte, völlig verstaubte Matratze geholt. Oh, und das bei deiner Allergie? Die ist weg? Ich habe keine mehr. Schon komisch, wie Körper reagieren. Sag mal, hast du eigentlich geduscht? Nein, das geht hier nicht. Die Wasserversorgung hängt nicht am Notstrom. Flo, es ist total wichtig, dass du duschst. Ja, aber ich war ja drin, als es passierte. Es wird schon okay sein. Aber du hast doch gesagt, dass die Scheiben zersplittert sind. Also hast du auch was abgekriegt. Carla, wir haben hier literweise Mineralwasser aus dem Kantinenlager. Und ich verspreche dir, dass ich auch beim Waschen nicht sparsam damit umgehe. Nein, Flo, das geht nicht. Doch, ein Kollege stellt sich auf den Stuhl im Gang und schüttet Flaschen aus. Ich stelle mich drunter. Na, welche Kollege, Maike? Sag mal, gibt's jetzt nichts Wichtigeres? Was hast du denn immer mit Maike? Die baggert dich an und das gefällt mir nicht, okay? Ja, oder jetzt sitzt du tagelang mit der im Bunker. Wir haben wirklich Wichtigeres zu tun, Carla. Du nervst. Okay. Aber ich will verdammt nochmal nicht auf meinen Mann verzichten. Und Max übrigens nicht auf seinen Papa. Ja, die Überfahrt mit dem Schiff ist übrigens geritzt. Willst du das wirklich unbedingt gleich? Ja. Hier ist ab übermorgen Regen angesagt und das heißt Fallout. Ach so. Es gibt allerdings ein Problem. Mit der Linienschifffahrt kommen wir nicht rüber. Die afrikanischen Länder haben die Grenzen dicht gemacht, also für Europäer gilt jetzt verschärfte Visumspflicht. Was? Ja, das kann Wochen dauern, bis das klappt. Aber du hast dein Ticket, hast du gesagt. Ja. Am Fährschalter hat mich ein Mann angesprochen und meinte, er könnte eine Überfahrt zur tunesischen Küste organisieren, so für Leute wie mich. Das machst du aber nicht. Mit irgendjemandem. Ich hab das schon bezahlt, Flo. Und das war ziemlich teuer. Was ist, wenn der dich gar nicht dahin bringt? Du hast keine Sicherheit. Was hast du bezahlt? 4. 100? 1000. Was? Bist du von allen guten Geistern verlassen, Carla? Hier Fallout, drüben Sicherheit. Ist doch eine ganz einfache Formel, findest du nicht? Das ist das Geld für unseren Anbau. Und du hast nicht mal ein Ticket in der Hand. Florian, den Hausanbau kannst du für immer vergessen. Das weißt du doch. Ja. Nein. Ich kann immer noch nicht glauben, dass nichts mehr ist wie vor ein paar Tagen. Hey, wir können nicht mehr zu Hause leben. Die Tatsache musst du akzeptieren. Ja. Stimmt. Aber es ist so schwer. So viele sind tot. Und wir leben immerhin. Ja. Und wie soll ich jemals arbeiten in einem anderen Land? Ach, Florian. Journalisten werden überall gebraucht. Aber in einem anderen Kulturkreis habe ich keine Chance. Da gibt es genug Einheimische. Wir schaffen das. Irgendwie. Vielleicht finde ich ja in meinem Beruf was. Ja. Ich habe jetzt gleich live. Aktuelle Sondersendung. Okay. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und unseren Maxi. Ja. Pass auf dich auf, ja? Ja. Du auch. Ja, mach ich. Tschüss. Ciao. Dinge geträumt. Oder war das gar kein Traum? Du, Flo, ich habe gerade nicht viel Zeit. Mein Schiff geht in einer halben Stunde. Mit der Fährgesellschaft? Nein, das Inoffizielle. Mir gefällt das gar nicht. Ja, ich wäre auch lieber direkt nach Kapstadt geflogen, aber jetzt geht es nicht anders. Was sind das für Leute, die das Schiff chartern? Ein Tunesier und ein Italiener. Und es waren noch mehr Gestrandete mit Deutsche und Österreicher. Ich mache mir Sorgen um dich, um Max. Brauchst du nicht. Ich möchte mit ihm sprechen. Okay, jetzt gucken wir es mal. Maxi, Maxi, hier ist Papa. Sag mal was. Hallo, Max. Hier ist der Papi. Der hat dich lieb. Passt du auch gut auf deine Mami auf, mein kleiner, starker Max? Er guckt mit großen Augen und hört dir zu. Maxi, bald sind wir wieder zusammen. Der Papi kommt ganz bald zu euch. Mach's gut, mein kleiner Strampelmann. Okay, Flo, wir müssen jetzt gleich los. Ruf bitte sofort an, wenn du drüber angekommen bist. Na klar. Mach dir keine Sorgen. Gute Fahrt. Danke, Schatz. Ciao. Ciao. ran. Il numero da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Warum meldest du dich nicht? Carla, ruf mich an! Ich sitze hier auf heißen Kohlen! Carla, es ist jetzt 2 Tage her, dass wir telefoniert haben. Ich muss wissen, wo ihr seid, ob es euch gut geht. Melde dich! Carla? Ja, ich bin's, Carla. Was ist das für eine Nummer? Was ist passiert, Carla? Ich hab das Handy, das liegt im Meer. Carla? Alles okay? Hast du Max bei dir? Ganz ruhig, Schatz. Erzähl mir jetzt bitte, was passiert ist. Das war so eng. Max hat gebrüllt. Wir waren alle zusammen gepfercht. Und du kannst nichts sehen, so mittendrin. Schwimmwesten, tief in der Nacht. Und es hat so geschaukelt. Und dann habe ich gemerkt, wie das Wasser um die Füße. Aber ich konnte nichts runtersehen. Ich wusste nur, wie geht jetzt runter. Ich habe meine Nase einfach in Max' Nacken gedrückt. Da war er plötzlich still. Das Wasser kam höher und da war am Oberschenkel. Aber alle haben geschrien, um ihr Leben geschrien. Und, aber ich konnte nichts machen, verstehst du? Ich konnte nichts machen. Ich habe nur mein Kind festgehalten, festgeklammert halten. Und dann sind wir umgekippt. Mein Gott. Wir sind umgekippt. Ich darf Max nicht loslassen. Ich darf Max nicht loslassen. Aber ich habe immer wieder gesagt, Max nicht loslassen. Und dann sind aber alle anderen über uns drüber. Und das hat mich so unter Wasser gedrückt. Beruhige dich. Du hattest keine Chance. Ich hab gedacht, jetzt ist vorbei. Das ist wirklich furchtbar. Aber Max muss leben. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich wieder hochgekommen bin. Musste so würgen. Aber da war Max weg. Oh mein Gott. Stell dir vor, Florian. Ich hab mein Kind losgelassen. Unser Kind habe ich nicht beschützen können, verstehst du? Aber er lebt doch. Sag, dass er lebt, dass es ihm gut geht. Ich hab nichts gesehen. Ich bin total durchgedreht. Mein Kind ist weg. Und da habe ich rumgeschrien, mein Kind ist weg. Aber alles war so laut, niemand hat mir zugehört. Und da war so ein Mann, der hat dann auch gerufen und er hat Max gehalten. Ich bin dann zu ihm hin und hab Max im Haufen von den Händen rausgerissen, von ihm weggerissen. Geht es ihm gut? Er ist in Sicherheit. Ein Arzt hat ihn untersucht und die haben mich gepackt und rausgezogen und ich kann mich überhaupt nicht an das Gesicht erinnern. Und plötzlich war ich auf dem Schiff und hab da rumgekotzt. Aber da wusste ich zumindest, dass wir sicher sind. Also, ein Rettungsschiff hat euch rausgeholt. Und der Arzt, kümmert er sich um euch? Nein. Wo seid ihr denn jetzt? In einem Lager. Irgendwo bei Tunis, glaube ich. Okay. Und ihr werdet medizinisch versorgt? Im Container vom, roten Halbmond. Gut. Und was macht Max? Hat er irgendwas abbekommen? Was? Hat er irgendwas abbekommen? Ich weiß nicht. Es wird irgendwie... Es wirkt eigentlich ganz normal. Gott. Ich bin so fertig, Florian. Ich habe so eine riesen Scheiße gebaut. Ich habe unser Leben aufs Spiel gesetzt. Ruhig. Beruhige dich. Du musst dich jetzt erstmal ein wenig ausruhen, okay? Ja, okay. Okay. Ich bin total fertig. Ich kann nicht mehr. Alles, was wir aufgebaut haben, ist ruiniert. Und dann ertrinkt auch das Kind noch fast im Meer. Ich hätte bei euch sein müssen. Meine arme kleine Frau. Nein, Quatsch. Meine starke Frau. Du hast unseren Sohn durchgebracht. Ich weiß nicht. Ganz sicher. Ruh dich jetzt aus. Und dann rufst du mich wieder an, okay? Okay. Ich versuch's. Flo. Ja? Ich hab dich sehr, sehr lieb. Ich würde dich jetzt so gerne in die Arme nehmen. Schlaf gut. Es tut so gut, deine Stimme zu hören, weißt du? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Mein Schatz, geht es dir besser? Ja, es geht schon ganz gut. Max ist auch wieder okay. Also ich bin so froh. Okay, das sind gute Nachrichten. Ja, blöd ist nur, dass ich kaum was sehe. Meine Brille ist draufgegangen. Scheiße. Kannst du eine neue bekommen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ich versuche es. Ein neues Handy brauche ich auch. Das hier ist gerade nur ausgeliehen. Also kann ich nicht lange reden. Sag mir noch eben, wo du jetzt bist. In der Flüchtlingsunterkunft bei Tunis. Das ist gar nicht weit weg vom Flughafen. Mhm. Ich versuche heute auf jeden Fall eine Brille und ein neues Handy zu bekommen. Ich habe gar keinen Stadtplan. Ah, fuck. Und die Schrift kann ich ja auch nicht lesen. Ist ja alles auf Arabisch. Wird schwierig. Ich versuche irgendwie mit Englisch weiterzukommen. Hast du Geld? Nur noch wenig. Ich probiere über die Kreditkarte heute was abzuheben. Ich kann dir was online schicken. Ja, das wäre gut. Ruf mich schnell wieder an, ja? Ja, klar. Du, sobald ich das neue Handy habe, rufe ich dich an. Okay. Und ich brauche noch Telefonnummern. Ich weiß die meisten ja nicht auswendig. Mhm, okay. Bis später. Ciao. Ciao, mein Liebster. Ciao. Ja? Ich bin's. Das ist jetzt meine neue Nummer. Okay, sehr gut. Werde ich mir einprägen. Gut. Mit der Brille, das wird schwierig. Wieso? Wegen zwei unterschiedlichen Sehstärken brauche ich eine Sonderanfertigung und außerdem wollen sie Cash. Und mit der Abhebung klappt es auch nicht. Da bräuchte ich eine PIN. Weißt du die PIN von meiner Kreditkarte? Habe ich überhaupt eine? Ich glaube nicht, aber ich habe schon Geld überwiesen. Mhm. Du kannst es auf der Bank del Habitat abholen. Okay. Die ist nicht weit entfernt, in der... Rue Mohammed V. Okay, super. Warte, ich schreibe das mal eben auf. Moment. Mhm. Oh Mist. Ich habe gerade nichts zu schreiben. Ich muss das im Handy eintippen. Okay. Gut. Bereit? Ja. Bank del Abita. Bank del Abita. Rue Mohamed 5. Rue Mohamed. Hast du ein Smartphone? Ja, klar. Du, ohne geht's gar nicht. Warte kurz. Okay, ich habe es. Noch was. Ich werde heute Nacht zu Hause die Lage peilen und nach Maria sehen. Nein, Florian. Nein, geh nicht raus. Die Strahlendosis ist extrem hoch. Hier kommt das überall im Fernsehen. Schreckliche Bilder, die Zerstörung und verlassene Wohnorte, überall. Ich bin mit der Bundeswehr unterwegs, in Schutzkleidung. Es wird gleichzeitig eine Reportage. Weißt du, was da auf dich zukommt? Das wird richtig schlimm. Unser Zuhause ist völlig zerstört. Ja, eben. Ich will da ganz nah ran, verstehst du? Ohne Abstand. Es muss sein. Ich muss da hin. Florian, sei bitte vorsichtig. Und mach das so kurz wie möglich, ja? Ja. Ich melde mich, wenn ich wieder im Funkhaus bin. Okay. Bis dann. Bis dann. Florian? Na los, geh ran. Ich hab die Flugtickets und es geht weiter. Flo, bitte nimm ab. Florian? Ja? Max ist krank. Was? Wo seid ihr? Ja, wir fahren gerade von Luanda Airport in das Stadtzentrum. Max hat Durchfall, es geht ihm richtig schlecht. Verdammt, wo seid ihr? Luanda? Ja, Luanda, Angola. Zwischenstopp am Flughafen. Und weiterfliegen geht gar nicht. Max muss dringend zum Arzt. Wir fahren jetzt in die Klinik, ich habe die Adresse gerade bekommen. Hoffentlich bekommt ihr schnell Hilfe. Ja. Hoffentlich sind die gut. Ja, Max trinkt nicht, er hat Fieber, es ist ganz schrecklich. Es ist heiß und schwül und die Windeln gehen aus. Ich bin richtig verzweifelt. Hoffentlich hat er nicht die Strahlenkrankheit. Florian, ich bin einfach überfordert allein, verstehst du? Bitte komm. Ja, das hätte ich längst machen sollen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir schnell wieder zusammen sind. Ich auch, mein Schatz. Morgen starte ich. Ich habe schon einen Flug nach Rom sicher. Das DRK nimmt dich mit. Lass uns nachher telefonieren, wenn du was Neues über Max' Zustand weißt. Okay. Ich check die Reiseroute. Gut, ich ruf dich dann gleich wieder an. Flo, warst du zu Hause? Ja. Und? Lass nicht darüber reden. Es ist so unvorstellbar. So deprimierend. Ich weiß. Was bleibt da eigentlich übrig? Gar nichts. Es ist alles zerstört und verstrahlt. Wenn wir Glück haben, bleiben noch gute Erinnerungen. Was ist mit Maria? Ich habe sie nicht gefunden. Was? Kala war niemand. Maria und Penny sind weg. Es war auch niemand im Viertel, den ich hätte fragen können. Wenn er noch jemand ist, dann irgendwo in einem Keller. Ich frage mich, wie lange man das durchhalten kann. Glaubst du, sie hat sich was angetan? Ich weiß nicht. Beim Abschied wirkte sie ganz stark. Ob sie das vorhatte, kann ich gar nicht einschätzen. Ich habe eine Suchanfrage beim Roten Kreuz gestellt. Gut. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Halte den Kopf oben, Flo. Ja. Du auch. Ja. Mein armer kleiner Max. Du, Flo, ich freue mich so sehr auf dich. Und ich melde mich so schnell es geht, ja? Gut. Gut. Bis dann. Viel Glück. Danke. Ciao. Ciao. Also Max ist jetzt erstmal in guten Händen, glaube ich. Wie ist die Versorgung? Seid ihr in der Klinik? Ja, wir sind im Medical Center, macht einen guten Eindruck. Max bekommt Infusionen und der Arzt ist zuversichtlich. Wir sollten aber die Nacht auf jeden Fall hier bleiben. Es ist sauber und gut organisiert. Hoffentlich kommt der Kleine schnell über den Berg. Ja. Und dann möchte ich so schnell wie möglich nach Kapstadt weiterfliegen. Okay. Ach, diese Reise ist der Wahnsinn. Ach, Reise ist das wohl, was ist das falsche Wort? Das ist Flucht. Dass uns das passiert, ich kann das gar nicht begreifen. Ich kann mich auch nicht an den Gedanken gewöhnen. Nein. Aber wir müssen. Ein neues Leben aufbauen, Florian, hörst du? Wir müssen uns irgendwie neu sortieren und alles hinter uns lassen. Ich komme immer noch vor wie im falschen Film. Es wird Zeit, dass du aus diesem Desaster rauskommst. Es überfordert mich komplett. Morgen früh geht's los. Du erreichst mich dann nur noch übers Handy. Okay, klar. Oder kannst du auch im Funk eine Nachricht hinterlassen. Gut. Rufst du mich morgen an? Ja, klar, mach ich. Bis ganz bald. Ja. Und Küsse an den kleinen Knubbel. Ja, mach ich. Und Flo? Ja? Ich freue mich auf dich. Ich mich auch. Carla, wie geht es Maxi? Seid ihr noch in der Klinik? Nein, es ist alles scheiße hier, ich kann es nicht anders sagen. Aber wenigstens ist Max wieder fit, es ist alles in Ordnung bei ihm. Was ist passiert? Wir sind zum Flughafen, aber ich komme ohne Reisepass nicht weiter. Ich habe gar keinen. Und den Personalausweis erkennen sie nicht an. Ich musste sogar dem Beamten noch was zustecken, weil man ohne gültige Papiere gar nicht aus dem Transitbereich raus darf. Pass bloß auf bei den Beamten. Ja, pass bloß auf. Das war so ein übergriffiger, ekliger Uniformtyp. Wenn ich Max nicht dabei gehabt hätte, dann wäre es richtig eskaliert, sage ich dir. Das nächste ist nämlich die fehlende Impfung gegen Gelbfieber. Wir dürfen so nicht im Land sein, aber weiterreisen dürfen wir auch nicht. Ich also unter Auflagen wieder Richtung Zentrum, weil ich zur Botschaft muss. Du glaubst es nicht. Ich bin an der Haltestelle überfallen worden. Einer hat mich festgehalten, während ein anderer den Rucksack runtergerissen hat. Und Maxi hat gebrüllt wie am Spieß und ich auch. Aber es ging so schnell, dann waren sie schon wieder weg. Verdammt. Jetzt fehlt der Personalausweis auch. Das Geld, Maxis Medikamente, die er noch nehmen soll. Und mein Lieblingsshirt ist auch weg. Es ist alles weg, alles. Ich habe kein einziges eigenes Kleidungsstück mehr. Tut mir leid. Fuck echt. Hör zu, ich bin in Rom. Und will die Weiterfahrt organisieren. Was meinst du? Soll ich nach Luanda kommen? Gehen jetzt Flüge? Wenige. Der Treibstoff ist knapp in dem Chaos. Ich weiß nicht, ob Fliegen klappt oder ob ich anders weiter muss. Okay, pass mal auf, dann warte jetzt noch. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie lange das in der Botschaft dauert. Und auf diese scheiß Bürokratie hier. Du hast so viel Power, du schaffst das auch. Nein, ich nicht. Und dass ich nicht richtig sehen kann, macht mich richtig, richtig fertig. Nicht verzweifeln jetzt, Carla. Siehst du, der kleine Mann an deiner Seite findet das auch. Es dauert nicht mehr lange und wir drei nehmen uns wieder in die Arme. Versprochen. Na klar, ganz bestimmt. Okay. Okay, ich versuche es ganz schnell in der Botschaft, ja? Ja. Hoffentlich haben sie jetzt noch auf. Gut. Dann bis später. Okay. Bis später. Tschüss. Ciao, ciao. Alles klar bei dir? Ja. Wo bist du? Du, Florian, es ist gerade ungünstig. Eine Frau vermittelt mir eine Unterkunft. Für umsonst. Wo soll das sein? Das weiß ich noch nicht. Ich sehe mir es gleich an. Sie bringt uns gerade hin. Okay, dann sei bitte vorsichtig. Ja. Um den Geldtransfer habe ich mich gerade gekümmert. Ach, sehr gut. Ein wenig habe ich noch in der Reserve. Aber du, ich melde mich nachher wieder, ja? Okay. Okay. Bis dann. Gut, bis dann. Ciao. Alles klar? Hallo. Wieso hast du noch nicht angerufen? Oh, das habe ich gleich vergessen. Es tut mir leid. Du, die sind so nett hier, Flo, wirklich. Hey, say hello to my husband. Hello. Du, Flo, erst bin ich total erschrocken, wie die hier wohnen. Das sind so richtig, richtig arme Menschen. Hm. Aber weißt du, die wirken so glücklich und das ist ansteckend. Die können zwar überhaupt kein Englisch, also kaum, höchstens vielleicht ein bisschen Portugiesisch, wenn überhaupt. Aber wir feiern hier ein bisschen und rauchen. Carla, wo ist Maxi? Maxi, wo ist er denn? Die Frau hat ihn. Die heißt Nair, glaube ich. It's right, Nair? Carla, du musst jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ich verstehe, dass du eine Auszeit brauchst, nach dem, was du durchgemacht hast, aber du kennst die Menschen da doch gar nicht. Ey, Flo, du bist ein alter Spießer, bist hey, du. Hey, jetzt reicht's. Ich mach mir nur Sorgen um euch. Ja, ich doch auch, Mann. Aber jetzt habe ich mal eine Pause verdient von den ganzen Katastrophen. Okay, das macht jetzt wohl keinen Sinn. Pass auf. Carla, ich rufe dich später wieder an, ja? Okay. Bitte, gib dir nicht die Kante, okay? Ach, Flöchen. Weißt du was? Ich würde jetzt so wahnsinnig gerne mit dir schlafen. Carla, jetzt? Ja. Ich glaube, es ist auch eine Weile her, dass wir das... Carla, kannst du das bitte noch ein klein wenig aufheben, bis ich bei dir bin? Aber du kommst ja nicht. Doch, mein Schatz. Ich bin schon auf dem Weg. Ich nehme eine ähnliche Route wie du und hole euch ab. Das ist schön. Du musst nur noch ein klein wenig Geduld haben, okay? Hab ich aber nicht. Aber ich warte. Gut. Ich komme so schnell es geht. Gut. Beeil dich, mein Zuckerbär. Mach ich. Pass auf dich auf. Ja, du auch. Hallo, ich bin's. Flo, bitte geh ran. Flo, ich hoffe, du bist nicht sauer. Ich glaube, ich war gestern ziemlich unmöglich drauf. Es tut mir wirklich leid. Aber mir hat es gut getan, weißt du, mal den Kopf zu spülen nach dem ganzen Horror hier. Also, ich war vorhin bei der Botschaft. Die regeln das mit den Papieren. Ich hoffe nur, das dauert nicht so lange. Ich möchte so gerne wissen, wo du bist. Flo, bitte melde dich bald, ja? Ciao. Weiter. Wir können uns direkt in Kapstadt treffen, wenn du willst. Flo, warum lässt du eigentlich nichts von dir hören? Ich habe die Kollegen im Funk erreicht, die wissen auch nicht, wo du steckst. Ich mache mir Sorgen, bitte. Ich warte, ja? Florian. Rangehen, bitte. Flöchen, komm schon. Maxi mag auch gerne mit dir brabbeln. Melde dich, ja? Zeit wenigstens nur einmal kurz durchrufen. Ja, ich mach mir Sorgen. Bitte melde dich, okay? Ciao. Thank you. wo bist du? Hello? Who is this? Florian? What? Who are you? My name is Pietro Gualazzi, from Police Department, Siracusa. What? Sicilian. Do you know this mobile number? Is it from a family member? Yes, that's my husband's number. Why do you have this mobile? We just found a boat. It was shipwrecked. Nobody inside. No. But this mobile was in a plastic bag, in a backpack. No! I'm sorry to say that. In all probability, nobody survived this trip. No! Where is my husband, Florian? Where is Florian? I'm so sorry for you. Where is my husband? Would you give me your name? Carla Wolf. Okay, Mrs. Wolf. If we can find out anything about what happened, we will call you. Yes, please do this. I feel so sorry about this. Thank you. Florian, kannst du mich hören? Ich wollte dir sagen, dass Maxi jetzt laufen kann. Der Kleine entwickelt sich sensationell. Das würde dich bestimmt glücklich machen. Ich mache mir die ganze Zeit Vorwürfe, dass ich dich unter Druck gesetzt habe. Es ist so unwirklich schön in Kapstadt. Hey, Maria hat es auch hierher geschafft. Ist das nicht der Hammer? Und sie unterstützt mich großartig. Und für Maxi ist es auch ganz, ganz toll. Und wie sie es hingekriegt hat, Benny mitzubringen, ist mir immer noch ein Rätsel. Das Notgeld aus ihrem Küchenschrank hat da wohl Wunder gewirkt. Ihr Fernsehbilder aus Deutschland, die trage ich einfach nicht. Du fehlst mir. Sehr. Abdrift. Hörspiel von Regine Elbers. Carla, Dascha Trautwein. Florian, Björn Boresch. Max, Jules Zelger. Polizist, Alfredo Adia. Telefonansagen, Vivien Schütz und Alfredo Adia. Cello, Edgar Roos. Djembe und Adondo, Kumi Guillaume Usu. Regieassistenz, Corinna Tamm. Klangkomposition, Ton und Regie, Regine Elbers. Experimentelles Radio Weimar 2018.